1. Im sechsten Jahr, am fünften Tag des sechsten Monats, says ICH in meinem Haus mit den Ältesten von Juda, als die Magd Gottes plötzlich über mich kam. 2. ICH erblickt ein Gestalt, die wie ein Mann aus Feuer und glänzendem Metall erschien, wobei von der Haft abwärts Flammen und aufwärts ein Strahlens Licht zu sehen waren. 3. Erstreckte etwas wie ein Hand aus, ergriff mich an meinen Herren und führte mich in einer göttlichen Vision nach Jerusalem zum nördlichen Tor des inneren Vorhofs. 4. Dort offenbart sich mir die Herrlichkeit des Gottes Israels in derselben Weise, wie ich sie zuvor in der Ebene wahrgenommen hat. 5. Gott forderte mich auf, nach Norden zu blicken, wo ich am Eingang des Altertors ein Götzenbild entdeckt, das seinen Zorn hervorrief. 6. Erfragte mich, ob ich die abscheulichen Taten des Hauses Israel sei, die mich dazu zwangen, mich von meinem eigenen Heiligtum zu entfernen. 7. Danach führte mich zum Eingang des Vorhofs, wo ich bei Genorum hinzuhen ein Öffnung in der Wand bemerkt. 8. Auf sein Anweisung hin grub ich mich durch die Wand und entdeckte hinter ein verborgen Tür, die in einen Raum führte. 9. Befahl mir einzutreten, damit ich die bösartigen und abscheulichen Praktiken beobachten konnte, die dort im Geheimen stattfanden. 10. Im Inneren sah ich Bildungen von kriechenden Tyren und anderen Götzen, die überall in den Wanden des Hauses Israel eingraviert waren. 11. Siebzig angesehen Männer Israel standen davor, angeführt von Jarsunger, wobei jeder ein Rauchebecken hielt, aus dem Dichter Weyrauch aufstieg. 12. Gott fragte mich, ob ich sei, was die Ältesten in der Dunkelheit ihrer Bilderkammern taten, waren sie glaubten, Gott habe das Land verlassen. 13. Erklärt mir jedoch, dass ich noch weitaus schlimmer Abscheulichkeiten sehen würde, die das Volken diesem Ort beging. 14. Bracht mich zum nördlichen Tor des Tempels, wo ich Frauen sah, die rituell die Gottheit Tammes trauerten. 15. Ernüt fragte mich, ob ich dies wahrgenommen hat, und kundigteren, mir noch grossier Graultaten als dies zusagen. 16. Im Inneren Vorhof des Tempels sah ich etwa 25 Männer, die dem Heiligtum den Rücken kehrten, im Stadt dessen die aufgehen sun im Osten anzubieten. 17. Gott fragte, ob Juda dies Taten nicht genügten, dasi zusatzlich das Land mit Gewalt fulten und mich durch ihr rituellen Brauch provozierten. 18. Deshalb wird ich nun im Zorn handeln und weder mitleid noch schoning zeigen, selbst wenn sie in ihrer Notlaut im Hilf rufen.